We will go into a question that somebody asks. Amen? Amen. Because of last week's message. In der Predigt von gestern. That was on Sunday. I mentioned something of about fasting. Achso, in der Predigt von letzter Woche, da habe ich über Fasten gesprochen. Somebody, one of my children in Lagos, phone and ask question about fasting. Jemand hat eine Frage über das Fasten gestellt. This is not the first time I'm answering that question. Das ist nicht das erste Mal, dass ich diese Frage beantworte. But the Lord brought more things, more revelation concerning this very question. Aber er hat mehrere Antworten auf diese Frage gebracht. And he brought it in different ways. Und das auf verschiedene Weise. Amen. Amen. We are going to go into them. Amen. Und das werden wir uns heute angucken. And the question is about fasting. Und es geht über das Fasten. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, if I'm talking about fasting, people think that I don't even fast. Wenn ich über das Fasten spreche, denken Leute, dass ich nicht faste. I fast more than so many people. Ich faste mehr als einige Leute. But the motive of my fasting. Aber das Motiv meines Fastens. Is different from their fasting. Ist anders als ihr Fasten. From the motive of their own fasting. Mm. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Once it comes to Christ's kingdom. Wenn es um das Königreich von Christus geht. The motive of our fasting. Ist das Motiv unseres Fastens. It's more important than the fasting. Ist wichtiger als das Fasten selbst. Amen. Amen. Why you are fasting is more important than the fasting. Weshalb du fastest, ist wichtiger als das Fasten. Because motive have results. Weil Motive haben Ergebnisse. More than even your fasting. Mehr als das Fasten. It is your motive that is going to give you results. Dein Motiv wird dir Ergebnisse geben. Why are you fasting? Weshalb fastest du? It's so important. Das ist wichtig. Amen. Amen. We fast. There's nothing wrong in fasting. Es ist nicht falsch zu fasten. It helps you both, especially in the physical, das naturally. It helps your body. Es hilft deinem Körper. Amen. Amen. But the motive behind it also comes to Christ's kingdom. Wenn es um das Königreich von Christus geht. If you are not careful, it becomes death to you. Wird es zu Tod. Amen. Amen. It becomes destruction to you. Da wird es Zerstörung für dich bedeuten. If your motive is not pure. Wenn dein Motiv nicht rein ist. If I say pure, I mean if your motive is not Christ. Mit rein meine ich Christus. Amen. Amen. What Christ called his own motive. Was Christus sein eigenes Motiv nennt, das ist ein reines Motiv. Amen. Amen. You are going to get the result of your motive. Du wirst die Ergebnisse deiner Motive bekommen. Even more than the result of your fasting. Mehr als Ergebnisse von deinem Fasten. Amen. Amen. Motive is root. Motive sind die Wurzel. Amen. Amen. The root is what some people cannot see. Die Wurzel ist das, was Leute nicht sehen können. That only God, only Christ can see it. Dass nur Christus sehen kann. You and Christ can see it. Du und Christus können das sehen. Aber andere können das nicht sehen. You can't see who you want. Sometimes we want to tell people our motive. We tell them the wrong motive. Manchmal wollen wir sogar den Leuten unser Motiv sagen, aber wir sagen ihnen ein falsches Motiv. We are the one that know our motive. Wir selbst kennen unser Motiv. Amen. Amen. And the Lord knows your motive. Der Herr kennt unser Motiv. He works so much through our motive. Er arbeitet durch unsere Motive. Somebody getting it. Mm. Amen. Yeah. Again, motive is root. Motive sind Wurzeln. If your root is not life, it will be dead. Wenn deine Wurzel nicht Leben ist, wird es tot sein. If it is not Christ, it will Wenn be nicht Satan. Christus ist, wird sie der Teufel sein. Amen. Amen. The root matters a lot. Die Wurzel ist das Wichtigste. Amen. Amen. Jesus said, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Jesus sagt, he's talking about the root. Aus der Fülle des Mundes aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. Es Amen. Geht um die Wurzel. He's talking about the root. Es geht um die Wurzel. You know, again, root have its own result. Wurzeln haben ihre eigenen Ergebnisse. You cannot plant tomato and get banana. Du kannst nicht somebody getting it. Tomaten pflanzen und Bananen bekommen. Amen. You are going to reap what you plant. Du wirst das or what you sow. Sehen, was du du wirst das ernten, was du siehst. Is somebody getting it? No. Praise the Lord. Hallelujah. The root is going to give you results. Die Wurzel wird die Ergebnisse bringen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. To solve problem. You know, problems have to be solved from the root. Probleme müssen von der Wurzel an and not just the branches. Amen. Und nicht von den Ästen aus. Or the leaves. Oder die Blätter. You know, if you deal with the leaves and the branches, you know, and the branch, you know, the roots is going to grow again. Wenn du die Blätter und die Äste entfernst, somebody getting it. Wird die Wurzel irgendwann wieder nachwachsen. Amen. It's a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. The root is the plant. Die Wurzel, das ist wirklich das, was die Pflanze ist. Until it is dead with. Bis die zerstört wird. It still have life. Wird es immer noch Leben in sich tragen. And it can still grow. Und es wird immer noch nachwachsen. Amen. Amen. Problems are to be solved from the root. Probleme müssen gelöst werden von der and Wurzel not aus. From the leaves or the branch. Und nicht von den Ästen oder von den Blättern. Even in the natural world. Selbst in der natürlichen Welt. If you have headache. Wenn du Kopfschmerzen hast. You know, if you come continuously. Und sie immer wieder auftreten. And you go to the doctor. Du zum Arzt gehst. They are going to check and find out. They would like to find out the cause, the root of the headache. Dann versuchen sie die Wurzel von diesem Kopfschmerzen. Because that headache is coming from somewhere. Diese Kopfschmerzen kommen von irgendwo. Yeah, you can only even see. Was du nicht sehen kannst. Is somebody getting it? If a tree is not uprooted, wenn ein Baum nicht entwurzelt wird, or dead from the root, it is still going to grow. Wird er wachsen? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. A question is, why do you fast? Wieso fasten wir? A lot of us, or let me say all of us, fast because of problems. Wir alle fasten wegen Problemen. You know, people never fast until they have problems. Leute fasten erst, wenn sie ein Problem haben. Am I saying, amen? Mm-hmm. You know, when people are into fasting, you know, they are pursuing something or something is pursuing them. Wenn Leute fasten, dann sind sie hinter irgendwas her, etwas ist hinter ihnen her. Praise the Lord. Hallelujah. Again, the motive of your fasting das is more important than your fasting. Ist wichtiger als das Fasten selbst. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. A lot of, you know, religion have taught us to fast when we have problems. Religion hat uns gezeigt, dass wir fasten sollen, wenn wir Probleme haben. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let me see, there's a place that I would like us to go to. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen. You know, again, there's nothing wrong in fasting. If you are fasting, so also just like Jesus said, you know, giving arm and blowing trumpet. Also wenn wir Leuten Geld geben. Und das laut verkündigen. Amen. There's nothing wrong in blowing trumpets when you give arm to people. When you give money to people. Ist nicht schlimm, Leuten Geld zu geben oder das Haus Gottes zu segnen. Amen. Amen. Let us go to Matthew 6. Matthäus 6. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 1. It says, take heed that you do not your arms before me to be seen of them. Otherwise, you have no reward of your Father, which is in heaven. Amen. Amen. Hab Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gibt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. You know, there's nothing wrong in giving alms to people. Es ist nicht schlimm, Leuten Geld zu geben. And even blowing the trumpet. Und das zu verkündigen. If Christ is the one you praise. Wenn Christus derjenige ist, den du preist. Is somebody getting it? Amen. Amen. He said, therefore, verse 2, when thou doest your alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogue and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. Mm. Amen. Amen. Why? Because they are praising themselves. Weil sie sich selbst preisen und nicht Christus preisen. There's nothing wrong in doing harm or giving arm and, you know, a sounding prophet, a sounding trumpet. Es ist nicht schlimm, Leuten Geld zu geben und das zu sagen. It's good to sound trumpet. Es ist gut, das zu verkündigen. But let it be praising Christ. Aber es soll dazu dienen, Christus zu preisen. And not praising the flesh. Und nicht das Fleisch. Is somebody getting it? Hmm. Amen? Amen. Then in verse 3 says, but where thou doest alms, let not your left hand know what the right hand doeth. Why? Because of the flesh. Amen? Amen. It's not praising the flesh, it's praising Christ. Wir sollen nicht das Fleisch preisen, sondern Christus preisen. He said that your arm may be in secret, and your Father, which is in secret himself, shall reward thee openly. You know, if you bless the ministry, wenn du die Gemeinde segnest, I'm going to sound the trumpet. Sage ich das, verkündige ich das öfters. Not to praise you, but to praise nicht um dich zu preisen, sondern um Christus zu preisen. Amen. That somebody allowed Jesus to walk through him or her. Dass jemand zugelassen hat, dass der Herr durch diese Person so arbeitet. Ist Amen. Gut. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It's not, I'm not trying to praise that person. Ich versuche nicht, diese Person zu preisen. I'm just thanking the Jesus in that person. Ich danke einfach Jesus in dieser Person. And say thank you. Und sage danke. Amen. Amen. To Christ and to this very person. Zu Christus und zu dieser Person. This very person for allowing Jesus to walk through. Dass sie zugelassen hat, dass der Herr durch sie arbeitet. Amen. Amen. Because you know the Lord can want to go through you and you say no. Weil der Herr kann durch dich gehen wollen, aber du sagst nein. He wants to go through a lot of us, but we always say no. Er will durch viele von uns gehen, aber wir sagen nein. Though we know that if you say no, it's going to go through somebody else. Aber wenn du nein sagst, wird er durch jemand anderes gehen. By the time before you find somebody else, something can even happen. Aber manchmal in dieser Zeit, wo jemand anderes findest, kann etwas passieren. Praise the Lord. Halleluja. Almost all people that fast because of problems. Dass alle Leute, die fasten, fasten wegen Problemen. Amen. Amen. They fast because of problems. Die fasten wegen Problemen. And that is what religion taught us. Und das ist das, was Religion uns beigebracht hat. We have been taught to fast to get something from God. Uns wurde beigebracht zu fasten, damit wir etwas von Gott until bekommen. You fast, you don't get anything from God. Dass wir Sachen erst bekommen, wenn wir fasten. Amen. Your problem cannot be solved. Dass ein Problem dann erst nicht gelöst werden kann. Das ist eine große Lüge. Das ist nicht der wahrhaftige Gott. Amen. Amen. You became born again, bevor du wiedergeboren wurdest, hast du gefastet dafür? That is the greatest gift. Das ist das größte Geschenk, was du bekommen hast. To be safe is greater than Errettet to have zu werden, a house, to have ist a car, größer als to ein have Haus, ein Auto, is somebody getting alles andere. To have a husband, to ein have Ehemann, a wife. Eine Ehefrau zu haben. To be safe is greater than errettet all. Zu sein ist größer the als greatest alles. Gift das Größte is salvation. Ist Errettung. The greatest gift is baptism of the Holy Spirit. Geschenk ist die Taufe des Heiligen Geistes. Amen. I did not fast before I became born again. Ich habe mich gefasst, bevor ich wiedergeboren wurde. In baptism of the Holy Spirit, I never fast. Oder in der Taufe des Heiligen Geistes habe ich auch nicht dafür is gefasst. Somebody getting it. Amen. Amen. If you did not fast for the greatest. Nur für das Größte nicht gefasst. Why will you fast for those small, small wieso fastest du denn für diese kleinen Sachen? Is somebody getting it? You know, Colossians. Is it not Colossians? Let us go to Colossians 2. Colossians 2. Praise the Lord. Hallelujah. Because of the question one of us asked from Nigeria about fasting, that is why today we want to go into that. You know, the Lord gave me a lot of things, a lot of answers to that very question. Amen? Amen. Colossians 2, verse 6. Colossians 2, verse Colossians 2, verse 6. He said, as you have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk ye in him. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. How did you receive Jesus? Wie habt ihr Jesus empfangen? You did not fast before you received Jesus. Was nicht gefasst, bevor du Jesus empfangen hast. He says, so walk. That is how you are going to walk in him. Du sollst auch in ihm wandeln. You believe him, that's all. Glaubt ihm. Amen. Amen. That's how you are going to walk. In Christ. Du wandelst and in live Christus in Christ. Und lebst in Christus. And live the rest of your life. Und lass dein continue Leben. Living in Christ. Amen. As you receive Jesus, that is how you wie du Jesus do empfangen everything. Hast, so tust du alles. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord revealed it to me that your problem is like your sin. Der hat mir offenbart, dass dein Problem ist so wie deine Sünde. He said, what is sin? Was ist Sünde? You know, what man calls sin today was der Mensch Sünde nennt heute is different from what is Christ calls sin. Als das, was Christus Sünde nennt. Amen? Amen. You know, when Jesus was preparing to go, als Jesus kurz davor war zu gehen, he introduced the Holy Spirit. Hat uns den Heiligen Geist vorgestellt. Amen. And he said he will reveal the real sin to us. Er hat gesagt, der Heilige Geist wird uns die wahre Sünde offenbaren. What he calls sin. Was er Sünde nennt. Amen. Amen. Today, you know what he calls sin. Man Sünde will not nennt, call it sin today. Würde der Mensch nicht Sünde somebody nennen. Getting it. What Christ calls sin, was Christus no man will call it sin today, except through the power of the Holy Spirit. Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes kannst du das erkennen. Amen. Amen. That is only through the power of the Holy Spirit you can know that. Nur durch die Kraft des Heiligen and Geistes you can even believe that. Kannst du das glauben. You believe it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In John 16, let us go there. Johannes 16. Johannes 16. He said, you know, praise the Lord. Hallelujah. Jesus, he really prepared us. Jesus hat uns wirklich vorbereitet, bevor er gegangen ist. He prepared us before he left. Er hat uns vorbereitet, bevor er gegangen ist. He did not leave us without preparation. Er hat uns nicht unvorbereitet zurückgelassen. He knows what this time is going to be. Er weiß, wie die Zeit, in der wir jetzt leben, he knows the lies that will be everywhere. Er weiß, welche Lügen. He knows the religion that is everywhere. Welche Religion. Amen. Und he knows what man we call the truth. Er weiß, was der Mensch war. He knows what man we call sin. Und was der Mensch Sünde nennen wird. Is somebody getting it? Hm. He knows everything er weiß about alles time. Über diese Zeit. And he prepared us so much. Und er hat uns vorbereitet darauf. Amen. Yes. Amen. And that is why without the help of the Holy Spirit. Ohne Hilfe des Heiligen Geistes. You know, you cannot follow him. Können wir ihm nicht folgen. We really need him. Wir brauchen ihn. Amen. Amen. You really need the Holy Spirit. Wir brauchen if ihn not, Geist. You cannot, because everything will be telling you the lies of this world. The lies of religion. Bitte die Lügen dieser Welt zeigen. Amen. You know, through religion, you will hear a lot of lies. Durch Religion hast du viele Lügen. Religion have taught us a lot of things. Religion hat uns viel beigebracht. Amen. Über Gott. That until, you know, That your fasting may God to give you things. Dass dein Fasten dafür sorgt, dass Gott dir Dinge gibt. Amen. Amen. I was once there. Und da war ich früher auch. Somebody have problem. Have you fast? Wenn Leute Probleme haben, habe ich mal gefragt, hast du schon gefastet? Praise the Lord. Halleluja. In John 16, when Jesus here is telling us about the Holy Spirit. Johannes 16 sagt uns, erzählt uns Jesus über den Heiligen Geist. He said, he will reprove the world of sin. Er wird die Welt über die Sünde. Verse 8 of John 16. Johannes 16, 8. He said that when he is come, he will reprove the world of sin. He will help us to know what sin is. Er wird die Welt überführen von Sünde. Because what the world calls sin is Weil not das, what was he die Welt calls sin. Sünde nennt, ist nicht das, was er Sünde And nennt. And what he calls sin is not what this world calls sin. Und was Somebody er Sünde nennt, ist nicht das, was die Welt Sünde nennt. And of righteousness and of judgment. Und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Of sin because they believe not on me. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. He said, believe you because you did not believe me. That's the only sin. Die Sünde ist, dass du mir nicht geglaubt hast. If you look at it, he's just talking about Genesis. Er spricht hier einfach über 1. Mose. Amen. When Adam fell. Als der Sündenfall passiert ist. Adam did not believe God. Adam hat nicht an Gott geglaubt. Amen. If he believed God. Hätte er an Gott geglaubt. He will not disobey God. Hätte er Gott nicht missachtet. And here Jesus is saying the same thing. Jesus sagt das Gleiche. That the sin, the real sin, the only sin is that you did not believe me. Ist, dass du nicht an ihn geglaubt hast. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, today you are lying, you are stealing, you are killing, you are fornication. You see, that is what this man we call sin. Heute dein Lügen und Stehlen, deine Unzucht ist das, was die Welt Sünde nennt. And that is what religion we call sin. Was Religion Sünde nennt. But Jesus said, that is not what I call sin. Aber Jesus sagt, das ist nicht das, was ich Sünde nenne. Amen. Amen. Not believing me, that is what I call sin. Nicht an mich zu glauben, das ist die Sünde. Because if you really believe me, wenn ihr wirklich an mich glaubt, you will hate those werdet ihr diese Sachen hassen. Those things will reject. Those things will run away from you. Diese Sachen werden vor euch fliehen. You know, darkness and light cannot move together. Weil Dunkelheit und Licht nicht zusammengehen können. Me, you wenn du an mich glaubst, dann wirst du zu Licht. If you believe me, you are not wenn du glaubst, bist du Licht. And darkness cannot penetrate. Und die Dunkelheit kann nicht eindringen. Those things, they are darkness. Diese Sünden Sie sind Dunkelheit, sie können nicht kommen. Praise the Lord. Halleluja. My daughter in Nigeria phoned and said, it takes the Holy Spirit to really get all this message. Meine Tochter in Nigeria hat mich angerufen und mir gesagt, dass es braucht den Heiligen Geist, um das zu verstehen. He said, because, you know, they are so different. Weil das alles anders ist. Amen. Amen. They are different from the religious teaching. Das ist anders als die religiösen Lehren. They are still different from this world teaching. Als die weltlichen Lehren. From, you know, good man, good woman teaching. Als die Moral dieser you know, Welt. When parents, they want to bring their children up properly. They are teaching, amen. Als die Lehren. The teaching, how they teach the children. Der Eltern. No, respect elders. Do this. You know, they have. They know. You know. How what this world call dignity, what they call training, that these children are well trained. Was diese Welt before Christ they are evil. Gut erzogen nennt, aber vor Christus sei es bösartig. Somebody getting it. Before Christ they are evil. Christus ist alles My son bösartig. does not drink alcohol, does not smoke, does not go to party. Is that training? That's not what Christ is talking about. Wenn Sohn nicht trinkt und nicht auf Feiern geht oder nicht raucht, das ist nicht das, was Jesus. That is not doing all those things. Does not mean he's saved. Das ist nicht das, was dich errettet. Amen. Amen. That is not doing those things. That does not mean he belongs to Christ. Dass er das nicht tut, heißt nicht, dass er zu Christus gehört. Somebody getting it? You know what man would say good training. Was they really train that child. Was der Mensch gut erzogen nennt. Amen. He never misbehaved. Das Kind verhält sich niemals schlecht. It is rejecting Christ and ignoring Christ. Aber das worum es wirklich geht, ist, dass man Jesus Christus entweder ignoriert oder akzeptiert. Und darauf kommt es an. Das ist die wahrhaftige Sünde. Und so ist auch das wahre Problem. Das wahre Problem. You need the Holy Spirit to help you to know the real problem. Du brauchst den Heiligen Geist, um dir damit du erkennst, was das wahre Problem ist. Your real problem is not what you think is your problem. Ist nicht das, was du meinst zu denken, was dein Problem ist. Tell the Holy Ghost to know the real problem. Du brauchst den Heiligen Geist, um dein wahres Problem zu kennen. Somebody get it. You know we fast before because of problems. Wir fasten wegen Problemen. We fast because of the wrong things. Wir fasten wegen falschen Somebody Sachen. Somebody get it. Your real problem are not what you are facing that you call problems today. Ein wahres Problem ist nicht das, was du vor Augen hast heute. You know, man's real problem has been problem. You know, have been. The problem between God and man. Das Problem der Menschen ist das Problem, was der Mensch mit Gott hat. What you call problem, Christ never called it problem. Das, was du Problem nennst, nennt Christus niemals Problem. He want us to be like him. Er möchte, dass wir wie er he sind. He want us to live like him. Dass wir wie er leben. He want us to believe like him. Dass wir so wie er glauben. He has given us everything that he has. Er hat uns alles gegeben, was er he hat. He came and he left the inheritance for us. Er hat ein Erbe für uns zurückgelassen. To live the life he wants us to live. Um das Leben zu führen, was er exactly uns möchte. Exactly like him. So wie er. Amen. Because we are him. Weil wir er sind. Somebody get in it. Amen. Amen. And we are to call this, you know, as we see sin, that it is not what man calls sin. So also, problems is not what man calls problems. Probleme that are problems for us. Sind nicht das, was also nicht unsere, nicht das, das Problem, was diese Welt sieht, ist nicht das unser Problem, sondern das Problem ist Christus. Even the unbelievers. Selbst die Ungläubigen. You know, their problem is not what they even call problem. Ihr Problem ist auch nicht das, was sie Problem nennen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus talks about your problem. You say, he said, before those problems, what mark of problem comes to you? Those problems, they already solved before they come to you. Jesus sagt, diese physischen Probleme, das sind Probleme, die schon gelöst sind. Amen. Amen. The real problem, das wahre Problem für Menschen, you know, rejecting God, ist, dass man Gott verweigert hat. Not believing God. Dass man nicht an ihn geglaubt hat. Das ist das wirkliche Problem der Menschheit. Amen. And that is still the real problem. Das ist immer noch das Problem der Menschheit. Amen. Amen. It's not about I don't have money. Nicht I'm sick. Armut oder Krankheit. Not this that we talk about. Das alles, worüber wir immer wieder reden. That is not the problem. Das ist nicht das Problem. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when Jesus was born, there was joy in heaven. Als Jesus geboren wurde, gab es Freude im Himmel. And the angels singing, peace, peace between God and man. Und die Engel haben gesungen, endlich gibt es Frieden zwischen Gott und Mensch. Because before then, it was war between God and man. War es Krieg. Is somebody getting it? It was war between God and man. Es war Krieg zwischen Gott und After Menschen. The fall, nach dem Sündenfall, it was now war. War es Krieg. But Jesus, through Jesus, the war is over. Aber durch Jesus Christus ist dieser Krieg beendet. Through Jesus, the durch problem Jesus has been solved. Ist das Problem gelöst. Is somebody getting it? The question again, another question. What brought problem to man? Eine andere Frage. Was hat das Problem der Menschen gebracht? In Genesis 2, Genesis 3. Erst, Genesis chapter 2 and Genesis chapter 3. 1. Mose. If you look at those two chapters, you see, und you read it. Wenn wir uns diese beiden Kapitel anschauen, Adam disobeyed God. Sehen wir, dass Adam Gott missachtet hat. Man disobeyed God. Der Mensch hat Gott missachtet. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And if you read Romans 5, Wenn wir Römer 5 lesen, you can see that Jesus obeyed God. Sehen wir aber, dass Jesus Gott gehorcht hat. Amen. Amen. Let's go to that of Romans. Amen. Amen. Römer. Praise the Lord. Halleluja. Romans 5, please. Römer 5. Again, you know, the motive behind your fasting is more important than your fasting. Ist wichtiger als das Fasten an sich. Why are you fasting? Weshalb wir fasten? Is more important than your fasting. Ist wichtiger als das Fasten. You know, here people don't fast a lot. Hier in Europa ist das nicht so gewöhnlich, dass Leute fasten. You know, people are not used to it. Leute sind nicht daran gewöhnt. But in Africa. Aber in Afrika. And you know, I know of Nigeria. They love to fast. In Nigeria besonders lieben die Menschen zu fasten. Amen. And any preaching against it, you know, they don't like it at all. Gefällt ihnen nicht. Because they see fasting as their life. Weil sie sehen Fasten als ihr Leben, aber nicht Jesus als ihr Leben. But then it's fasting that saved them. Fasten ist das, was sie errettet. Because even somebody, a pastor, told me, said, without fasting, he cannot be alive. Ein Pastor hat mir auch schon mal gesagt, ohne das Fasten könnte er nicht am Leben sein. I said it should be without Jesus, you cannot be alive. Aber eigentlich sollte es doch sein, ohne Jesus kann man nicht am Leben sein. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Romans 5, verse 12. He said, wherefore as by one man sin enter into the world, and death by sin. And so death pass upon all men. For that all have sinned. Amen. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen gelangt ist. Through one man, death came into the world. Durch einen Menschen ist der Tod in die Welt gekommen. Amen. Amen. From verse 15, he said, but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, had abounded unto many. Verse 16. 16. Amen. Amen. And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation. But the free gift is of many offenses unto justification. Verse 17. For if by one man's offense death reigned, by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Praise the Lord. Hallelujah. You see, the free gift came upon Geschenk all. Kam über alle, some, nicht auf einige, sondern alle. Amen. Amen. The sin of unbelievers have been paid for. Die Sünde der Ungläubigen wurde bezahlt. Amen. Amen. Their problem has been solved. Ihr Problem wurde gelöst. Even the problem of unbelievers. Auch das Problem der Ungläubigen. Somebody get in it. And Christ solved the problem between God and man. Und Christus hat das Problem zwischen Gott und Menschen gelöst. Jesus obeyed God. Jesus hat Gott gehorcht. And in John 16, verse 33, Johannes 16, 33, Jesus said, before problem comes to you, that problem has been solved. Sagt Jesus, bevor das Problem zu uns kommt, ist es gelöst. Remember when he was born. Erinnert euch daran, als er geboren there wurde. There was joy in heaven. Die Engel haben den Herrn gepriesen. They were praising God, saying peace between God and man. Frieden zwischen Gott und Mensch. Amen. Amen. Because that is the real problem. Denn das ist das wahre Problem. And that have been the real problem. Amen. Amen. And that problem Jesus came to solve. Das Problem hat Jesus gelöst. Amen. Amen. Then why should we fast? So sollten wir dann fasten. Amen. Amen. In John 16. Johannes 16. John 16, verse 33. Praise the Lord. Hallelujah. John 16:33. He said, "These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Rejoice because you already euch, have victory. Weil ihr den Sieg schon habt. He did not say fight to have victory. Ich kämpfte um den Sieg he zu said, haben. I have overcome. So, ich habe schon I have solved it ich habe das before gelöst, it comes to you. Bevor es zu euch kommt. Somebody getting it. Mm-hmm. Jesus is the one that solved all. Jesus ist derjenige, der alles you are not hat. The one going to solve anything. Wir werden because you cannot even solve anything. Wir können nichts lösen. Amen. Mm-hmm. You don't fast. You know, before you even fast, you have already solved it. Bevor du fast, hat er es sogar schon gelöst. It's not your fasting that makes him solve it. Nicht dein Fasten. Somebody get in it. Dazu amen. Praise the Lord. Hallelujah. Religion taught us that you Religion fast to get things from gezeigt, God. Dass, oder beigebracht, dass wir fasten, um Dinge von Gott zu bekommen. And Satan is stealing, killing and destroying through und der Teufel it. Stehlt, tötet und zerstört dadurch. Satan work a lot through motive. Weil der Teufel durch Motive arbeitet. If your motive is evil, wenn dein Motiv bösartig Satan ist, Satan has strength. To steal, Kraft, to kill, and to destroy um zu töten, you. Zu stehlen und zu zerstören. You are working for Satan if your motive. You know, you Teufel might be calling Jesus' name, but you are working for Satan. Du nennst vielleicht Jesus, oder du sagst Jesus, aber du arbeitest für den Teufel gerade. Amen. Amen. You are not the only one that fasts. Weil du bist nicht der Einzige, der fastet. No, unbelievers, they also fast. Ungläubige fasten auch. Religious people, they fast. Religiöse Menschen fasten somebody auch. Get in it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said here, he said, before the tribulation, you already have victory. Jesus sagt, vor der Bedrängnis hast du schon den Sieg. The religion says you fast because of the tribulation. Aber Religion sagt, du musst erst fasten, damit diese Bedrängnis weggeht. So that God will solve the problem. Damit Gott das Problem löst. Is somebody getting it? Mm-hmm. But Jesus said, before Jesus that problem, Problem, I have solved it. Hab ich es schon gelöst? Before it comes to you. Bevor es zu dir kommt. Amen. Amen. But religion said, aber Religion sagt, you have to fast du musst so fasten, that Jesus will solve the problem. Jesus das Problem löst. Jesus said, you believe that I have solved it. Jesus sagt, ihr müsst glauben, dass ich es schon gelöst habe. To know something, you have to know the root. Um etwas zu erkennen, musst du die Wurzel finden. Amen. Amen. To get, you know, to understand something, etwas you have to go to the root. Musst du zu der Wurzel gehen. To really know the in and out of something. Um das Innere without und the root, if you are just looking at the branches and the leaves, you cannot get the rating. Wirst du das Motiv, das die Wurzel nicht erkennen? Because, you know, problems are about the root. Probleme sind Wurzel, kommen von der Wurzel. Amen. Amen. You know, Jesus talked about something in John 15. In Johannes 15 hat Jesus über etwas gesprochen. He said, I am the vine. Ich bin der Weinstock. He said, you are the branches. Und ihr seid die Äste. He said, you know, he is the root. Er ist die Wurzel. Amen. Amen. And you are the branches. Und ihr seid die Äste. Amen. He is the tree. Er ist der Baum. Amen. You are just the leaves. Wir sind einfach nur die Blätter. Amen. Amen. You know, and without the roots, und the leaves Wurzel cannot live. Können die Blätter nicht leben. Without the root, the branches cannot live. Können die Äste nicht leben. And wait, let me ask this. Why do you fast? Weshalb fasten wir? You fast because you see the branches. Wir fasten, weil wir die Blätter und die Äste sehen. Amen. Amen. You know, the problem is the root. Das Problem ist die Wurzel und nicht die Blätter. Are not the branches. Und nicht die Äste. Amen. Amen. But why do you fast? Deshalb fastest du. People fast because of the leaves. Die Leute fasten wegen den of Blättern. Of the branches. But the neck is not because of the root. Nicht wegen der Wurzel. Amen. Amen. And which is more important, the leaves or the root? Aber was ist wichtiger, die Blätter, die Wurzeln? It is the root. Die Wurzel that is more important than the leaves. Als die Blätter. Amen. Amen. People fast because they can see the leaves. Leute fasten, weil sie diese Blätter what sehen. What they see is the leaves. Was sie sehen, sind die Blätter. And if you see the leaves and fast because of the leaves, deswegen fastest, you walk by sight. Wandelst du im Schauen und im Glauben. You are walking by sight. Und wandelst du im Schauen, im Sehen. Amen. Amen. In 2. Korinther. 2. Korinther. He said, we do not walk by sight, but by faith. Wir wandeln nicht mehr per Sicht, sondern im Glauben. We walk by the root. The root is our faith. Ist das ist unser Glaube. Somebody getting it. Amen. Amen. Amen. In fasting, you walk by the problem. Im Fasten wandeln wir nach dem Problem. Amen. Amen. You are saying you can see problem. Du sagst, du siehst Probleme vor dir. And that is what that is not what the Lord wants you to see. Aber das ist nicht das, was der Herr von dir. He wants you to see him. Was er will, dass du is siehst, somebody er will, getting dass du ihn siehst. He wants you to see him will, and not that, not those das Problem. And if you are fasting, you are walking by the problem. Wenn wir fasten, dann wandeln wir nach dem Problem. You walk, but the problem is there. Wir wandeln. And it is going to be solved. Danach, dass wir denken, dass das Problem da ist und dass es gelöst werden muss. You see, you are doing something to solve the problem. Wir tun etwas, um das Problem zu lösen. Amen. Amen. That is, it is not that we don't do something today. Wir tun etwas. The Bible says we fight the good fight of faith. Aber das, was wir tun, ist den guten Kampf des Glaubens zu führen. To fight to believe, we already say. Dass wir darum kämpfen zu glauben, dass wir schon errettet sind. In spite of all problems that are facing us. Egal wie viele Probleme um uns herum sind. In spite of the poverty. Egal wegen der Armut. In spite of the lack. Oder dem Mangel. In spite of the sicknesses and diseases. Krankheiten. In spite of the problem that you know is somebody getting it. We fight the good fight of faith. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. We don't fight to see the problem. Wir kämpfen or see the problem that is going to be solved. Dass das Problem irgendwann verschwindet. We fight to believe the problem is already solved. Wir kämpfen zu glauben, dass das Problem schon gelöst ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. And where was your problem solved? Und wann wurde dein Problem gelöst? Even the problem of the unsaved. When you know when was your problem solved? Wann wurde dein Problem gelöst? Praise the Lord. Hallelujah. You know grace is problem solved. Gnade wird, dass das Problem gelöst wurde. Until God sees the grace. Gott sieht die Gnade. He saw grace in your life. Gnade in deinem Leben. You are not saved. Und wenn er diese Gnade nicht sieht, dann bist du nicht der Retter. Amen. Amen. You can see, you know, even the Old Testament. Im Alten Testament. Moses found grace before God. Mose hat Gnade gefunden vor Gott. And that's why he was able to walk with God. Deswegen war er in der Lage, mit Gott zu Noah gehen. Found grace. Noah hat Gnade. You see, if you look at them, it is true grace. Durch Gnade. Is somebody getting it? Amen. Amen. Grace is problem solved. Gnade wird das Problem gelöst. Once that grace is there, diese Gnade da, it's over with that whatever problem. Is somebody getting it? Amen. Amen. Amen. In Titus, he said the grace is for all men. In Titus steht, dass die Gnade Gottes allen Menschen erschienen Amen. Ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And without Christ's grace, no problem can be solved. Kann kein Problem gelöst werden. Again, when was your problem solved? Nochmal, wann wurde unser Problem gelöst? Before you became saved. bevor du errettet wurdest, your problem has been solved. Oder war dein Problem schon gelöst? Is somebody getting it? Jesus is not going to die again. Jesus wird nicht noch mal für dich. He died thousand years ago. He solved all the problem thousand years ago. Amen. Amen. Amen. It's like sin. He paid for all sin. Even the sin you are going to commit next year, 2 years time, morgen, he paid all already. Begehen wirst, er hat dafür bezahlt. Amen. Amen. You better believe that. Ich glaube, dass because it's not going to come back again to die for you. Kommen, für dich zu sterben. Somebody getting it. Amen. He died once and ist it's over. Gestorben, ist das he vorbei. Paid the price once and it's Preis over. Einmalig bezahlt und es ist vorbei. Amen. Amen. Before you became born again, the before all your problems had been solved. Wurden all deine Probleme gelöst. Even before your mother conceived you. Selbst bevor deine Mutter dich gebärt hat. And you came into this world. Und in diese Welt gekommen bist. Your problem has been solved. Wurden deine Probleme schon gelöst. Is somebody getting it? Because Jesus have died for Jesus you. Ist da schon gestorben. Amen. He came. He, no, look at Luke 2. Let us go to Luke 2. Lukas 2. Amen. About what will help us to read. 13 and 14. Verse 13 and 14. Lukas 2. 13 und 14. Und plötzlich war bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscher loben Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Amen. Amen. And this shall, okay, verse 13. And suddenly, no, when Jesus was born, amen. Jesus geboren wurde. He said, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God. And saying, glory to God in the highest and on earth, peace, goodwill towards men. Peace between God and man. Frieden zwischen Gott und Mensch. Yeah, we are rejoicing because there Frieden is now gefreut, peace. Weil es jetzt Frieden gibt. The peacemaker has come. Der Friedensstifter ist gekommen. Amen. Amen. He is the peacemaker. Er ist der Friedensstifter. Can somebody get in it? The peace between God and man. Frieden zwischen Gott that und have Mensch. Been the problem of man. Das ist das Problem der have Menschen. That have been, you know, it, the war is over. Der Krieg ist vorbei, amen. Your problem is over, Problem please. Problem ist vorbei. Is somebody getting it? Amen. That has been the problem. Das war das Problem. Amen. Amen. And Satan will not want you to know this and der believe Teufel it. Will nicht, dass du das glaubst. Is somebody getting it? Amen. Amen. Oder weißt. You know, he said, there's no peace. You know, if God has peace with you, who can fight you? Wenn Gott Frieden hat mit dir, wer kann dich dann bekämpfen? Daddy, thank you. Amen. Amen. And again, in Romans 5. Go to Romans 5, verse 10. Romans 5, verse 10. Romans 5, verse 10. Romans 5, verse 10. He said, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son. We were reconciled to God. No more war. We want God. God. Kein Krieg mehr zwischen dir und Gott. Our problems solved. Alle Probleme you are free from all those bondages. Frei von der Gefangenschaft of Satan. Teufels. Amen. Amen. You are free from the curses. Frei von den Flüchen. All the curses is over with them. All die they don't damit. Belong to you anymore. Gehört dir nicht mehr. Is somebody getting it? Mm. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. If his death unite us with God, wenn sein Tod uns vereint hat mit Gott, that we are not called God's children, dass wir jetzt Kinder Gottes genannt werden dürfen. How much more is life? Wie viel mehr sein Leben? If death can, if something good can come from death, was Gutes aus dem Tod kommt, then what about life? Wie viel mehr dann is somebody getting it? Oh, praise the Lord. Hallelujah. You know, religion taught us that Jesus came for peace between man and man. Religion hat uns gezeigt, dass Jesus kam für den Frieden zwischen Menschen. That's what religion have been teaching. Das hat uns Religion and gelehrt. They are still teaching it. Und es lehrt es immer noch. That you know Jesus wants you to have peace. Jesus will, dass du Frieden hast. Amen. Dann mit Menschen. He still they believe. You know, their teaching is that he came for peace between you and your brothers and sisters. Zwischen Frieden zwischen dir und deiner Familie, zwischen dir und deinen Leuten. Jesus said it is a lie. Aber Jesus sagt, es ist eine Lüge. Jesus said he did not come for peace between man and man. Ich bin nicht gekommen, um für den Frieden zwischen Menschen Amen. Und Menschen. He did not come between Menschen, he did not come for peace between you and your mother. Er ist nicht gekommen, damit du und deine Mutter Frieden habt. Zwischeneinander. Amen. Amen. He did not come for peace between you and your brothers and sisters. Zwischen deinen Geschwistern Frieden. That the peace between you and God. Sondern den Frieden zwischen dir und Gott. Amen. Amen. The real peace is peace between Weil you das and ist God. Der wahre Frieden, dass du Frieden mit Gott hast. Because until you have peace between If until you have peace with God, you can never have peace with any man. Wenn du keinen Frieden mit Gott hast, wirst du auch keinen wahren Frieden mit Menschen Look haben. Look at Luke 12. Lukas 12. Let us see what Jesus said there. Mm. Amen. Mm. Jesus did not bring peace between man and man. Jesus hat nicht Frieden zwischen Menschen gebracht. But that's what religion is teaching today. Was ist das, was Religion uns beibringen will? Praise the Lord. Halleluja. Yeah. Luke 12, Lukas 12, from verse 49 to 55. 49 bis 55. John, please help us to read 49 to 52. 49 bis 52. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen, und wie unmöglich es wäre, schon entzündet. Aber ich muss mich kaufen lassen mit einer Tarnung und brennt es nicht, bis sie vollbracht ist. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn von nun an werden fünf in einem Haus entzweit sein, drei mit zweien und zwei mit dreien. Praise the Lord! Amen. I have come to set fire on earth, on the earth. And what will I if it be already kindled? Amen? But I have a baptism to be baptized with, and how am I certain till it be accomplished? Suppose ye that I am come to give peace on earth? I tell you, no, nay, but rather division. Division between father and mother. Mm-hmm. Amen. Amen. Between children and parents. Zwischen Kindern, zwischen Eltern. Amen. Okay. You know, if your children, they are not believing you, you think, you know, Jesus have even said it. Amen. Wenn deine Kinder... He said, he came for division. Ja, na, nicht glauben, nicht dir, nicht glauben, was du, das Wort Gottes glauben, was du ihnen sagst. Jesus hat uns versprochen, dass diese Entzweiung wird kommen. He said, but rather division. You know, people want to settle. Oh, Jesus is not for war; it's for peace. But like Jesus is saying he's for war. Aber Jesus sagt, ich bin für Entzweiung. Ich bin Amen. Für Amen. It is better to have war with man, without Christ, than to have peace with. How will I put it? It is better to have war with man. Better to have war with man in Christ than. Without Christ, than peace with man. Without Christ. Without Christ. Es ist besser, Krieg zu haben mit Menschen okay, in Christus, also in Christus zu sein und deswegen Krieg mit Menschen zu haben, als Frieden mit Menschen zu haben und aber außerhalb von Christus zu sein. It is better to have war with man, if it is based on Christ, than having peace with man, based on Satan. Es ist besser, Krieg mit Menschen zu haben, wenn es auf Christus basiert, als Frieden mit Menschen zu haben, der auf dem Teufel basiert. No, it is not gathering. It's not just gathering, it's gathering in his name. Es geht nicht einfach nur um Zusammenkommen, sich versammeln, sondern in wessen Namen tut man das? He should be the peace. Er sollte der Frieden sein. He should be the one in between us. Er sollte derjenige zwischen uns sein. Amen. Is somebody getting it? You know, it's not just I want peace with people, without Christ. Ich will nicht Frieden mit Menschen ohne Christus. It's better you have war with people because Krieg of Christ Menschen than having Christus, peace with them and rejecting Christ. Anstatt Frieden mit ihm zu haben und Christus zu verweigern. Somebody getting it. Mm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. From verse 52. He said, from whence cometh... Sorry. For from henceforth there shall be five in one house, divided three against two, and two against three. Amen. Amen. Verse 53. The father shall be divided against the son, and the son against the father. The mother against the daughter, and the daughter against the mother. The mother-in-law against the daughter-in-law, and the daughter-in-law against her mother-in-law. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus came for peace between God and man. The real peace. Der wirkliche Frieden. The real peace is peace between God and man. Ist der Frieden zwischen Gott und Menschen und nicht zwischen dir und deiner Mutter. Oder zwischen dir und Leuten. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Remember what God copies. Du erinnerst dich daran, was Gott Frieden nennt. It's not the same as what man copies. Es ist nicht das gleiche, was der Mensch Frieden nennt. What man calls peace is evil. Das, was der Mensch Frieden nennt, ist bösartig. Before God. Vor Gott. Amen. Amen. Evil before God. Bösartig vor Gott. We are designed to operate from the root. Wir müssen von der Wurzel an aus Sachen sehen. We are designed to operate from the root. Wir müssen Sachen von der Wurzel aus sehen. We deal with things from the root. Wir bearbeiten Dinge von der Wurzel aus. Amen. To know things, you have to go to the root of those things. Um Dinge zu erkennen, müssen wir an die Wurzel gehen, bevor wir sie wirklich erkennen können. Amen. Amen. Just looking at it on the surface, you cannot get it. Das oberflächlich betrachten, da können wir das Problem nicht lösen. To know your real problem, you go to the root. Um das wahre Problem zu erkennen, müssen wir zur Wurzel. If something come to you, wenn etwas auf dich zukommt, go to the root. Musst du zur Wurzel gehen. Amen. When Jesus caused the fig tree, als Jesus den Feigenbaum verflucht hat, the fig tree died from the root. Ist dieser Feigenbaum von der Wurzel aus gestorben. Amen. Amen. It was the next day when they were coming, they now found out that the tree was dead. Erst am nächsten Tag haben sie erfahren, dass dieser Baum tot ist. It dried up from the root. Von der Wurzel aus ist er ausgetrocknet. Your prayer work from the root. Unsere Gebete funktionieren von der Wurzel aus. Amen. That's why not when you are praying sometimes I see your prayer is not answered. Manchmal, wenn wir beten, sieht es so aus, als ob das Gebet nicht erhört wird. Because you cannot see the root. Weil wir die Wurzel nicht sehen können. You can only see the fruit. Nur die Frucht. Amen. Amen. You know, if you plant something in the garden, in the soil, you know, as time goes on, it's as if it's not growing. Until you dig it and see that the root is already growing. Wenn wir manchmal etwas einpflanzen im Garten, dann denken wir, da wächst nichts. Oder ein Topf, da ist nichts. Aber erst wenn wir in die Erde reingraben, werden wir sehen, da wächst schon was. Die Wurzel kommt langsam raus. God always works from the root. Gott arbeitet immer von der Wurzel aus. Alles, was er tut. You see, all is doing, it's always the root. The root is the spiritual world. Die Wurzel ist die geistliche Welt. Amen. Amen. He always, you know, because the root, the bigger the root, umso größer, the bigger the tree, the bigger the branches. Umso größer die Wurzel, umso größer auch diese Pflanze, if the root is not well established, wenn die Wurzel nicht wirklich ausgearbeitet ist, kann jeder Sturm diesen Baum entwurzeln. And that's why it takes time to build that spirit, that root. It takes time. Deswegen braucht es Zeit, diese Wurzel it's zu bauen. Praise the Lord. Yeah. Your prayer walk from the root. Deine Gebete arbeiten von der Wurzel an. If you are after the leaves, wenn du hinter den Blättern her bist. Amen. Amen. When you pray, if you are outside, for you it's all about outside. Wenn es dir nur um das Äußere geht. What you can see. Das, was du sehen kannst. We are going to abort that prayer. Wirst du dieses Gebet somebody entwurzeln, abtreiben. Du wirst aufgeben. Das heißt abtreiben. We are going to give up. Du wirst aufgeben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. The root always walk before you can see anything outside. Die Wurzel funktioniert immer, zuerst, bevor du das etwas von der Oberfläche sehen kannst. If you look at Daniel. Daniel. You know, Daniel prayed for 21 days. Er hat 21 Tage lang gebetet. Amen. You can see that 21 days there was something in the spiritual world. In diesen 21 Tagen ist etwas in der geistlichen Welt passiert. There was war in the spiritual world. Es gab Krieg in der geistlichen Welt. What Daniel cannot see. Das, was Daniel what sehen kann, cannot see. Was der Mensch nicht sehen kann. That you pray that you don't see something else that does not mean something is not going on. Nur weil du betest und du kein Ergebnis siehst, heißt nicht, dass da nichts passiert. The Bible said there was war. Die Bibel sagt, es gab Krieg. Amen. You can see Daniel, you know the angels, you know Angel Michael, Angel Gabriel, there was war between them and Satan. Die Engel haben gegen den Teufel gekämpft. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And my daughter in Nigeria quoted this very place, Mark 9. Let's go to Mark 9. Markus 9. I want us to go through here today. Amen. Amen. Mark 9. Markus 9. She quoted this very place, Mark 9, 29. Markus 9, 21. He said unto them, This kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. Amen. Markus 9, 29. Oh. Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. He said, this kind. Diese Art. What kind? What is it? Welche Art? The question is this. What kind? Kind of what? What kind? Welche Art? This kind of unbelief. Diese Art von Unglauben. Amen. Amen. He's not talking about this kind of problem. Es geht nicht um diese Art von Problemen. He's not talking about this kind of demon. Oder diese Art von Dämonen. But this kind of unbelief. Sondern diese Art von Unglauben. Your problem is not demon. Das Problem ist nicht der Dämon oder der Teufel. Your problem Teufel. Is not sicknesses and Dein Problem sind nicht die Krankheiten. Your problem is not poverty. Oder die Armut. Your problem is unbelief fighting your belief. Das Problem ist der Unglauben, der deinen Glauben angreift. You see, the unbelief that der Unglauben, that fights your faith. Der deinen Glauben angreift. Is somebody getting it? Mm. We all have the same faith. Wir alle haben die gleiche Menge an Glauben. You see, according to Peter, you know, the book of Peter, places in Petrus the Bible. Steht das, in vielen Stellen steht das. Amen. Wir haben die gleiche Menge an Glauben. Aber unser Unglauben, das ist die Frage. Jeder hat eine andere Größe an Unglauben in sich. Was du zulässt, was du siehst, was du hörst, was du fühlst. You know, the five senses working against you. Die gegen dich kämpfen. You know, I don't have those things that you have. Ich habe diese Dinge nicht in meinen Gedanken. We, du we hast. Have the same faith. Wir haben den gleichen Glauben. And that's why my faith is working for me. Nothing is fighting my faith, but something is fighting your faith. Because you allow something to fight your faith. Aber mein Glaube funktioniert für mich, weil ich da nichts habe, was meinen Glauben angreift. Aber bei dir, du hast einiges, was deinen Glauben angreift, und das ist Unglauben. You know, if doctor tell you are going to die. Der Arzt sagt, du wirst sterben. You know, if I go to the truth. Wenn ich zur Wahrheit gehe. And believe what Christ und glaube, said was Christus me. Über mich sagt. Amen. And I believe it. Und ich das glaube. That you're going to the computer and checking how many people have died of that problem that you are facing. Ins Internet und suchst, wie viele Leute schon davon gestorben sind von der gleichen your Krankheit. Knowledge, what you know is going to fight das, was your du faith. Weißt, dein Wissen wird deinen Glauben bekämpfen. Amen. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Your faith is not the problem. Dein Glaube ist nicht das Problem. But your unbelief. Sondern dein Unglaube. Praise the Lord. Hallelujah. So also, faith is not about the problem. Glauben geht nicht um das Problem, was wir vor Augen haben. It is about your belief. Es geht um unseren Glauben. It is not about the outside. Es geht nicht um das Äußere. Nothing outside is bigger than your faith. Weil nichts, was außen ist, ist größer als dein Glaube. Amen. Nothing outside, no problem nichts, was outside is bigger than your faith. Ist größer als unser Glaube. Amen. That's unbelief, your unbelief. You know, here the man said, I believe, help my unbelief. Der Mann hat hier gesagt, ich glaube, aber hilf mein Unglauben. Because you can believe and have unbelief at the same time. Denn du kannst glauben und Unglauben haben zur gleichen Zeit. You can believe and unbelief fighting your faith. Du kannst glauben und in der gleichen Zeit bekämpft der Unglauben dein Glauben. Epheser 3:20, da steht, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Amen. It's not big faith, but pure faith. Es geht nicht um großen Glauben, sondern um reinen pure Glauben. Faith, that, reiner that Glauben. Don't believe is not mixed with. Wo kein Unglauben rein mitgemischt ist. Today you are believing. Tomorrow, heute glauben wir und morgen. You are thinking about the problem. Zweifeln or what you have denken, read, what people Problem. Have revealed to you. Das, was what was you have seen, haben, is somebody getting it. He's fighting you. You know, das there's fight. Das ist ein Kampf. Anytime I talk about fasting, wenn ich über das Fasten spreche, the Nigerians especially, they are always asking questions about fasting. Fragen die Nigerianer oft über das Fasten. And they quote this very place a lot. Sie zitieren diese Stelle sehr oft. You know, because religion taught us that faith moved God to give you. They taught us that, you know, that faith moved God to give you something. Weil Religion hat uns beigebracht, dass dein Glaube Gott dazu bewegt, dir Dinge zu geben. And so also fasting moved God to give you something. Und das heißt auch, dass sie glauben, dass der, dass das Fasten Gott dazu bewegt, dich die Dinge zu Nigeria, geben. The Nigerians, they love fasting. Nigerianer, sie lieben das Fasten. Just like the Pharisees love prayer. So wie die Pharisäer das Beten lieben. You know, the Pharisees, they love fasting. They also love prayer. Die Pharisäer, sie lieben das Fasten und das Beten. They love to pray. Sie lieben es zu beten. Matthäus 6, Vers 5. You know, they said in Nigeria today, they declared that all of them should fast because of what is happening there. Fast and pray for some weeks or days or so. Amen? But they heard the truth. In Nigeria haben sie vor kurzem rausgebracht, dass alle, dass die ganze Nation fasten und beten soll wegen den Problemen, die gerade im Lande sind. Aber Sie wollen das tun, aber sie hassen die Wahrheit. They hate the truth. Sie hassen Jesus. It's not fasting that is the freedom. Nicht Fasten ist die Freiheit. It is the truth, sondern die Wahrheit, you know, that die du kennst, die wird dich frei machen. Somebody getting it. No amount of fasting can keine Menge an Fasten if kann you keep dich frei on rejecting the truth. Wenn du die Wahrheit immer wieder if verweigerst. The truth, Christ wenn, is the truth. Weil Christus die Wahrheit ist. Amen. Amen. Because they know that in the truth they cannot get money. Weil in der Wahrheit, da wissen sie, da können sie kein Geld bekommen. Amen. Amen. Ah. Matthäus 6:5. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray. Amen. Amen. He said they love to pray. Sie lieben es zu beten. But they never love to believe Christ. Aber sie lieben es nicht an Christus they zu glauben. Love to pray. Sie lieben es zu beten. Amen. Amen. We should love to believe him. Wir sollten es lieben, an ihn zu glauben. They love to pray. Sie lieben es That's zu beten. What Jesus said das sagt here. Jesus. They love to pray just like they love to fast. Sie lieben es zu beten, genauso wie sie es lieben zu fasten. Look at Matthew 9. Verse 14. Matthäus 9. Matthew 9:14. Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but your disciples fast not? You know they love to fast. Sie lieben es zu fasten. I saw somebody getting it. Love to believe Christ. Aber Liebe ist Christus zu glauben. Fight the good of faith. The fight of faith to believe him. Der Kampf des Glaubens. That it is over. Dass es vorbei ist over. Mit dem Krieg. Amen. Amen. Amen. Your problem has been solved. Dein Problem wurde gelöst. Das ist der Kampf. No matter what you see. Egal was du siehst. Believe what glaube he is saying to an you. Das, was er dir Christ sagt. Was Christus zu dir sagt. Believe what he came to die for. Wofür er gestorben ist, die Bezahlung. Believe what he came to do for you. Was er für dich getan hat. Amen. Amen. Because everything outside will be telling you. Das Äußere wird dir sagen. It's a lie. Es ist eine Lüge. Is somebody getting it? They love to pray. Sie lieben es zu beten. They love to fast. Sie lieben es zu fasten. But they never love to believe. Aber sie lieben es nicht zu glauben. They never love to accept the truth. Sich zu demütigen und die Wahrheit zu akzeptieren. They love their sacrifice. Sie lieben ihre Opfergaben. They never love Christ's sacrifice. Aber sie lieben nicht das Opfer von Christus. You know, if you are praying, you are the one doing something. Wenn du betest, bist du derjenige, der etwas if tut. You are fasting, you are fastest, the one working. Bist du derjenige, der arbeitet. I'm not Christ working. Aber nicht Christus, der arbeitet. Is somebody getting it? They love their sacrifice. Sie they never love his own sacrifice. Aber nicht seine Opfergaben, was er für sie getan hat. Amen. Christ's disciples, you see, they say your disciples, they never fast. Oh, Daddy. Deine Jünger, sie fasten nicht. They don't fast. Amen. Amen. You know, from verse 15 here, Jesus said a lot here. Und Jesus hat hier viel gesagt. Of Matthew 9. Of Matthew 9. Amen. Amen. He said, my disciples are not going to fast. Gesagt, meine Jünger werden nicht fasten. My people will not fast. Meine Leute werden nicht fasten. Because I don't want them to fast the wrong fasting. Weil ich nicht will, dass sie das falsche Fasten. Because when the Holy Spirit will aber wenn der, come, wenn der Heilige Geist kommt, wird er ihnen beibringen, wie man fastet. He will help them to know what to er wird ihnen zeigen, wie man that fastet. That is not about going without food. Das nicht um. It is fasting you unbelief, doubt and fear. Das nicht darum geht, um auf Essen zu verzichten, sondern es geht darum, auf den Unglauben zu verzichten. Praise the Lord. Halleluja. He said, "Yeah, I'm not going to fast." If you look at it, amen. Oh, darling, amen. Amen. Verse 15. And Jesus said unto them, "Can the children of the bride, are you there, please? Of the bride chamber mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come When the bridegroom shall be taken from them, and then they shall fast. They need the Holy Ghost to help them to know what, so that they know what fasting really is. Was Fasten wirklich bedeutet. Amen. Amen. What to fast. Wofür sie fasten Amen. Sollen. Amen. That's not about the body, but about den Körper, the spirit. Sondern den Geist. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. He said, when I go, wenn ich gehe, then they will start. Werden sie anfangen. Because they need the Holy Ghost. Weil sie brauchen den Heiligen Geist, um ihnen zu helfen, was die Wahrheit ist. Über das Fasten, über alles andere. Because you're fasting Weil dein Fasten heute. I don't want to do, I don't want them to, ich will nicht, dass sie das nachmachen. That. Amen. Amen. And it is not adding, it's not the old and the new fasting und together. Du kannst auch nicht das alte Fasten und das neue Fasten vermischen. You read verse 16. Amen. Amen. No man can put out a piece of new clothes onto an old garment. For that which is put in to fit it up, take out from the garment and the rent is made worse. Amen. Amen. Hmm. Adding the two, you make Weil es vermischen, werden die Sachen schlimmer. Es funktioniert nicht. It's not the old and the new nicht das alte und neue zusammenmischen. Christus allein. Lass zu, dass es er alleine ist. Amen. Amen. No one will share his glory. Niemand wird seinen Ruhm teilen. I tried fast very well, ich habe so krass gefasst, damit es bekommt. Er wird das Somebody nicht zulassen. Amen. Amen. Amen. You know, you are not going to take. You know, it's not about you, it's about him. Es geht nicht um dich, es geht um ihn. Somebody getting it. Amen. Neither do men put new wine into old bottles. 17. As the bottle break. And the new wine, and the wine runneth out, and the bottle perish. But they put new wine into new bottles. And both are preserved. Amen. New and new. Neu und neu. Allow it to be Christ purely. Lass uns Christus and not you and Christ. Nicht du und Christus. And not I tried my best. Ich habe mein Bestes and versucht. Christ do the rest. Und Christus hat den Rest gemacht. Amen. Amen. It is not, you know, it's not, you have to do something. Is somebody getting Amen. It? Allow it to be Christ. Lass zu, dass es vollkommen Christus the time ist. Has gone. Amen. Amen. I'm sure well, I would like to complete it because it's interesting. For it's good for us to understand it more. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We close today. Amen. Amen. Let us close. Then we continue from here. Amen? Amen. On Sunday, as the Lord directs me, I'm sure we'll be here also. Because...